Anlässlich des 19. Jahrestages der Wahl von Genossen Kim Jong-il zum Generalsekretär der Partei der Arbeit Koreas und des 71. Gründungstages der Partei der Arbeit Koreas fand am 5. Oktober eine Festveranstaltung der Arbeiter und Gewerkschaftler im Kulturhaus des Vereinigten Elektrolokomotivenwerkes Kim Jong-tae statt. Daran nahmen die Funktionäre der betreffenden Bereiche und des Gewerkschaftsverbandes, die Arbeiter und die Gewerkschaftler teil.